Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 47, 2018, Episode 597. Nicht warnen, machen. Ja, das Thema heute oder die Themen heute sind wieder ziemlich gemischt. Ja, aber dennoch hat Google einiges abbekommen diese Woche. Ja, oder zumindest hat es sich diese Woche mal so geäußert. Ja. Was ist passiert? Der CEO oder der CEO von YouTube ist eine Frau. Heißt es dann der CEO oder die CEO? Ja. Seht ihr, das ist das Problem, wenn man englischsprachige Worte oder Abkürzungen benutzt in deutschen Sätzen. Ja. Da gibt es keine Definition. Ja. Also okay, die Vorsitzende von YouTube, ja, hat die EU-Kommission die EU vor Konsequenzen gewarnt. Denn was ist passiert? Klar, ihr wisst ja, es gibt wie es immer so schön heißt, Upload-Filter. Ja, das heißt, so Firmen wie YouTube, ja, wo gerne die viele Leute drauf rumhauen, weil das sind ja die bösen Großen, ja, die müssen jetzt tatsächlich Inhalte überprüfen, bevor sie veröffentlicht werden. Und das kann nur realisiert werden mit einem Art Upload-Filter, ja, und eben mit einer vorab geltenden Zensur. Nichts anderes ist es, denn das ist das, was Zensur definiert. Ja. Man könnte höchstens noch sagen, okay, das ist ja nicht staatlich, es ist aber staatlich verordnet. Das heißt, man verordnet den Firmen, ihr müsst euch zensieren. Das ist sowas von pervers, ne? Aber naja, ihr kennt ja das meine Meinung zu dem Thema. Aber jetzt wird tatsächlich das eben so gehandhabt, dass eben Inhalte überprüft werden müssen, bevor sie veröffentlicht wird. Das soll jedenfalls nächstes Jahr dann tatsächlich bindend werden, und das heißt, es gibt sehr viele Konsequenzen. Beispielsweise wird darauf hin möglicherweise viele, viele, viele Videos für Europa komplett gesperrt werden. Ja. Und zwar nicht, weil sie tatsächlich beispielsweise gegen eine bestehende Regelung verstoßen, sondern ganz einfach, weil es nicht mehr möglich ist, alle Videos für die EU zu überprüfen. Und so droht jetzt Google mit YouTube, sind dann nicht mehr erreichbar in Europa. Das heißt, Europa wird abgeklemmt. Und das wird auch so die Vorsitzende da von YouTube. Es wird eben auch viele Videos betreffen, die von bekannten Publishern veröffentlicht werden, weil auch die rechtliche Lage da ja gar nicht so genau geklärt ist. Also ich meine, ich könnte jetzt ein paar Beispiele bringen. Aber dieses Copyright-Gesetz oder überhaupt diese Copyright-Anforderungen, Lizenzen etc. und so weiter, die sind sehr, sehr kompliziert. Und genau das ist der Grund, warum es nicht so einfach geht. Die EU möchte hier offenbar ganz einfach nur das Internet eindämmen. Ja. Back to the roots, ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ihr habt gefälligst Videos auf dem TV zu klotzen und nicht am Computer. Ja, was soll das? Dieser neue Hexendreck da, was soll denn das? Ja, also wenn ihr das benutzt, dann seid ihr schon verdächtig. Ja. Ein ordentlicher Mensch, ein ordentlicher Eurobürger, der guckt nicht auf YouTube, sondern der guckt im Fernsehen. Ja. Da ist sichergestellt, dass jeder dem anderen was bezahlt dafür. Ja. Und ihr zahlt dafür dann auch. Ja, so GEZ beispielsweise, ja, oder Rundfunkabgabe oder wie das jetzt auch heißt. Und wunderbar, dann klappt ja alles. Ne? Und das hier, das geht gar nicht. Also so kann ich mir das vorstellen, weil ansonsten macht dieses Gesetz überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Und wer jetzt sagt, ja, ist doch richtig, dass dieses verdammte Google endlich dafür bezahlen muss oder endlich nicht mit anderen ihren Inhalten was hier Geld verdient. Ja? Das sind dann alle einig und sagen, ja, so ist gut. Ja, bis es dann realisieren, dass es eben nicht nur YouTube trifft, sondern alle. Ja, da gibt's, in dem Gesetz steht nicht drin, dass YouTube da alleine davon betroffen ist. Ja. Naja. Die Menschen werden so lange ihrem Untergang entgegenjubeln, bis es zu spät ist. Ganz einfach. Google Traffic wurde dann auch noch umgeleitet letzte Woche. Das ist auch ein herber Schlag und da gibt es auch keine Entschuldigung dafür, oder doch? Ja, doch, es gibt sie, nämlich eine Firma in Nigeria, Main One Cable, die haben aus Versehen ihren World Router falsch konfiguriert, also ich sage jetzt World Router, damit es ein bisschen verständlich ist, ja, nicht, dass jemand meint, wenn ihr daheim einen Router falsch einrichtet, dass dann Google-Traffic umgeleitet wird. Naja, kann zwar passieren, aber interessiert niemand auf der Welt. Aber nein, hier wurden große Datenmengen eben dann nicht mehr über die herkömmlichen Wege geleitet, sondern eben über China. Ja. Und diese Firma, da ging halt etliches an Daten durch, weil es ist ja das Internet, das heißt, es ist nicht gesagt, dass eure Daten jetzt einfach von einem europäischen Server an den amerikanischen Google-Server gehen, sondern die können auch zum Beispiel eben über Nigeria umgeleitet werden und geleitet werden, je nachdem, wo gerade was frei ist. Und wenn das passiert ist, ja, dann wurde der Traffic von der, also quasi in Nigeria ankam bei dieser Firma, umgeleitet nach China und von dort wieder zurück in die USA geschickt. Das hat zu Verzögerungen gebracht. Das war das Eigentliche erstmal, ja, wo man das überhaupt bemerkt, weil so funktioniert eben das Internet, das ist nichts Besonderes, nur es hat eben Verzögerungen gegeben durch den unnötig langen Umweg und das wurde dann bemerkt und dann eben kam das ans Tageslicht. Also, Google kann seine Hände in Unschuld waschen, aber es lässt natürlich hier besonders viele Fragen offen, wie das passieren kann, dass wenn jemand in Nigeria oder wenn eine Firma in Nigeria seine Server falsch konfiguriert, dass dann auf einmal eben Traffic umgeleitet wird. Wie gesagt, so funktioniert das Internet und jetzt wird erst eben hinterfragt, muss es denn so funktionieren? Gibt es nicht Möglichkeiten, das zu ändern? Beide Seiten sind dabei interessant und es birgt aber auch ein gewisses Risiko mit sich, wenn man dieses Routing ändert von den Daten, dann werden auch grundlegende Eingriffe ins Internet quasi notwendig beziehungsweise ganz automatisch durchgeführt. Ja? Und dann ist es zum Beispiel einfacher, ein Land abzuklemmen, ja, oder einzelne Firmen oder Personen oder einzelne Routerdienste abzuklemmen. Und das war ja eben nicht Sinn der Sache vom Internet. Das Internet war schon von Anfang an so ausgelegt, ja, dass es maximal flexibel ist, ja, und auch dann noch funktioniert, wenn große Teile der normalen Server kaputt gehen, ja. Dann kann es routet es die Pakete eben über andere Server, die noch funktionieren und somit hat man eben dann ein relativ sicheres System. Da merkt man, dass das Grundsystem eben auch von der US-Army entwickelt wurde, nämlich im Falle eines Nuklearkrieges, dass man da noch ein funktionierendes Netzwerk hat. Ja. Das waren allerdings die Spiele in den, die Planungsspiele in den 60ern, 70ern, die sind schon natürlich überholt. Hört sich heute alles sehr sinnlos an, ja, aber naja, gut, ihr wisst ja. Gut. Was haben wir noch? Twitter-Account von Google G Suite ist gehackt worden. Und dann auch noch für Spam benutzt worden. Tja. Es sind ja schon viele prominente Twitter-Accounts gehackt worden. Mhm. Und jetzt hat es auch Google erwischt. tja, wie schlimm ist das? Also erstmal, gut, das kann passieren, wenn man Dienste von anderen Firmen nutzt, gerade so eine große Firma wie Google, die eben von sich selbst aus schon sehr, sehr viele Sachen machen, dass ihre Firma oder ihre Server sicher sind. Das muss man schon Google zugute halten. Ich habe mal einen Schluck Kaffee genommen, Entschuldigung. das muss man schon Google zugute halten. Denn sicher sind die Dienste, aber wenn man eben Dienste von anderen benutzt, wie eben jetzt Twitter, dann sind die Accounts aber nicht sicher. Und sowas sieht man dann eben, was da passieren kann. Die Schwierigkeit daran ist, dass eben Spam in einer Art, ich würde mal fast sagen, schon fast wie Phishing fühlt sich das an, ja. verbreitet wurde. Gut, man, mit ein bisschen gesunder Menschenverstand hätte man das sehen müssen, dass das eigentlich nicht sein kann. Aber hey, da seht ihr den offiziellen Verified Twitter-Account, ja, und der haut eine Nachricht raus, ja, wo drin steht, dass sie sich jetzt entschlossen haben, die größte Bitcoin-Aktion der Welt da zu machen, ja. Und dass man jetzt seine Bezahlungen in G Suite auch mit der Kryptocurrency Bitcoin machen kann, ja, und entsprechend dann QR-Code und so weiter und so weiter. Das ist schon eine heftige Geschichte. Und tja, das ist schon nicht ganz so ohne. Da wird natürlich Google trotzdem noch daran zu knabbern haben, auch wenn es nicht die Schuld von Google ist, sondern einzig und allein die Schuld von Twitter. Ja, die müssen nämlich dafür sorgen, dass ihre Systeme besser abgesichert sind. Ja. Letztlich weiß man allerdings auch noch nicht, das muss man auch noch zur Verteidigung von Twitter sagen, man weiß noch nicht hundertprozentig, wie alles jetzt da passiert ist, ob wo das oder wie der Account genau gehackt wurde. Das muss erst noch hier untersucht werden. Ja. Aber die Gefahr ist eben immer wieder da und Firmen sollten sich überlegen, ob sie dann eben andere Plattformen nehmen, um ihre News rauszuhauen. Gerade bei sensitiven Sachen, ja, verlassen sich die Leute darauf, dass das, was auf diesem Account steht, auch bare Münze ist. Und wenn dann eben jemand das war noch nicht mal gut getan, aber selbst wenn es gut getan ist, ja, oder gerade wenn es gut getan ist, dann wird es richtig gefährlich, weil dann wissen die Leute unter Umständen überhaupt gar nicht, dass sie einem Betrug aufgesessen sind. Ja, und weil sie gehen ja davon aus, dass das offiziell ist, dass das normal ist. Ja, und das ist schon ziemlich heftig. Deswegen auch hier wieder, ne, liebe Firmen, vergesst nicht, was Social Media sind. Ein zusätzlicher Kanal, wo ihr eure Sachen verbreiten sollt. Aber der Hauptkanal von euren Meldungen, die sollten eure Webseite sein, die nur ihr kontrolliert. Ansonsten kann es nämlich Schwierigkeiten geben. Jo, Pocket Casts wird umgebaut. Ich habe es ja schon befürchtet. Jetzt hat sich die Befürchtung auch bestätigt. Die App Pocket Casts wurde ja von einem wirklich sehr sympathischen Entwicklerteam übernommen von NPR. Da habe ich dann natürlich, also NPR ist ja ein Netzwerk aus Podcasts und Radiostationen, ja, oder eigentlich mehr Radiostationen, Podcasts sind da eigentlich nur nebenbei gelaufen. Gefiel mir überhaupt nicht. NPR ist also eine sehr fragliche Plattform und auch alles andere als neutral. Und deswegen habe ich damals auch sofort die Nutzung von Pocket Casts eingestellt, weil ich NPR definitiv keinen meiner Daten geben will, anvertrauen will. Und deswegen habe ich da den Stecker gezogen und bin auf einen anderen Podcatcher gewechselt. Und leider haben sich da meine Befürchtungen bestätigt jetzt. Es wird alles umgebaut bei Pocket Casts und es wird einfach ein zusätzliches Programm für NPR werden sozusagen. Und man kann natürlich auch hier positive Sachen davon, von diesen Änderungen sehen, wie immer natürlich, ja, aber Pocket Casts, so wie ihr das kennt, gibt es jetzt nicht mehr, sondern das ist jetzt einfach so eine NPR und was bleibt, ist eigentlich der Name und das ist immer das Traurigste daran, dass jetzt eben ja, etwas, was man gedacht hat, was mal sehr, sehr gut war, dass es das jetzt in der Form nicht mehr gibt, aber den gleichen Namen behält und trotzdem von irgendeinem dubiosen Anbieter eben hier unter Kontrolle ist und das dann auch noch entsprechend anpasst, so dass es für seine Bedürfnisse direkt zugeschnitten ist und dann bleibt eben nichts mehr von dem alten Pocketcast. Ja, die Alexa Mikrowelle. Das war etwas, das die Leute letzte Woche gespalten hat. Ja, von genialster Erfindung seit Erfindung der Mikrowelle bis zu lächerlich, faul und so weiter. Ja. Man kann natürlich wirklich sagen, man kann sich fragen, wo ist der Sinn denn von einer Mikrowelle mit Alexa? Aber wisst ihr, diese Diskussion habe ich schon so oft gehabt. Bei den ganzen Smart-Home-Sachen gibt es immer wieder die gleiche Diskussion. Ja. Im Prinzip, ja, es gibt die Vorteile auf jeden Fall. Ja. Die Tatsache, dass diese Mikrowelle zum Beispiel weiß, wie lange sie braucht, um ein Glas oder eine Tasse Wasser heiß zu machen, ja, hilft schon ziemlich viel. Ja. Oder zum Beispiel eine Glas Milch warm machen. Dann weiß die Mikrowelle, okay, ich darf die so und so lange machen, aber ja, nicht zu lange, ja, sonst quillt die Milch über. Also wird das dann entsprechend angepasst. Und das ist auch nicht schlecht, wenn man sich das überlegt, ja. Die größten Probleme sehe ich hier nicht jetzt, ob Alexa sinnvoll ist oder nicht, weil die Mikrowelle kostet nicht mehr als eine normale Mikrowelle für 59 Euro oder knapp 60 Euro, Dollar. Ja, ist es eine der günstigsten Mikrowellen überhaupt. Ja. Und damit stellt sich da auch jetzt keine großen Anforderungen erstmal. Ja? Und dass dann eben diese Zusatzfunktionen gibt, ist ja super. Da kann man auch mal was in die Mikrowelle stellen, wenn es nicht verderblich ist natürlich, ja, zum Warmmachen. Und kann dann eben sagen, um so und so viel Uhr bitte einschalten, ja, und dann hat man eben sein warmes Essen da, ja, weiß nicht, ob das zu empfehlen ist, aber okay, man kann es machen, ja. So, und das ist nicht schlimm, nur ich sehe das Problem darin, dass das eine sehr, sehr kleine Mikrowelle ist. Da hat Amazon meiner Meinung nach das falsche Gerät ausgestattet mit dieser Alexa-Funktion, denn das ist wirklich eine Mini-Mikrowelle. Ja. Da wäre lieber so eine, sagen wir mal, eine etwas größere Mikrowelle mit einem, es gibt ja da so mehrere Abstufungen, ja, und hier, das scheint mir die kleinste zu sein. Also ich glaube, wenn überhaupt 24 cm Drehteller, das ist so ziemlich das Kleinste, was es gibt auf dem Markt. Und da wären zum Beispiel 25,5 cm oder vielleicht sogar ein 28 cm Drehteller natürlich schon besser gewesen. Das ist ganz wichtig, denn hier kriegt man also gerade so einen Standard-Teller rein. Ist der auch nur geringfügig größer, passt der nicht mehr in die Mikrowelle. Auch Popcorn-Verpackungen, was übrigens auch aktiv beworben wird bei Amazon, ja, da gibt es eine extra Popcorn-Mach-Funktion, ja. Auch die sind nicht ganz so unkritisch, ja, denn wenn die Packung zu groß ist, dann bleibt die hängen und kann auch anfangen zu brennen dann, ja. Also auch hier wieder eine schwierige Geschichte. Also man hat einfach die kleinste, billigste Mikrowelle genommen, hat darauf Alexa geklatscht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Die Idee von Alexa, Mikrowelle-Kombination, ist super meiner Meinung nach, aber nicht die Mikrowelle an sich, die eben technisch da so hinten dran hängt. Und eben auch, das ist keine gute Idee gewesen, sowas zu nehmen. Wenn ich ein neues Produkt präsentieren will, dann nehme ich auch nicht die schlechteste Ausstattung, die es gibt, ja, sondern zumindest mal so eine normale, mittelmäßige Ausstattung, damit der Preis auch stimmt und dann ist es in Ordnung. Ja, aber okay, gut. Ja, das mit dem Popcorn ist übrigens auch so eine Sache. Die Maschine kann auch Popcorn zum Beispiel automatisch nachbestellen, ja, wenn sie merkt, okay, ich habe jetzt so und so viel Ladung Popcorn gemacht, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich bei Amazon nachbestellen, dann kommt automatisch eine neue Popcorn-Lieferung, ja, und die Mikrowelle weiß dann, okay, jetzt sind wieder so und so viel Packungen Popcorn da und so weiter und somit bleibt der Popcorn-Nachschub immer garantiert am Laufen. Ja, was es kostet, ist ja egal, ne? Sony verzichtet auf E3-Auftritt nächstes Jahr. Das war etwas, was mich im ersten Moment, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich das realisiert habe. Ja, und dann habe ich das nochmals gelesen. Und ja, und tatsächlich, Sony möchte 2019 nicht mehr auf der E3 vertreten sein. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass sie überhaupt nicht mehr auf der E3 sind, aber auf der E3 2019 wollen sie nicht sein. Das halte ich für eine sehr komische Art. Was hat das zu bedeuten? Ja. Also ich verstehe das noch nicht ganz. Wird sich Sony da eine eigene Messe etablieren wollen? Finden sie es nicht mehr notwendig, auf der E3 zu sein? Ja. Oder ich weiß auch nicht genau. Sie haben zwar beruhigt jetzt, sie haben zwar versucht, die Fans zu beruhigen und sagen, die Fans sind sehr wichtig und so weiter. Ja. Aber sie experimentieren mit neuen Wegen, ja, um mit der Community 2019 in Verbindung zu sein und sie können kaum abwarten, die Pläne, die sie haben, dann auch mit der Community zu teilen. Da kann man also mal gespannt sein. Vielleicht, wie gesagt, ist ja dann eine eigene Messe geplant oder vielleicht eben will Sony hier komplett weg und macht vielleicht eine Online-Plattform oder ähnliches. Man wird gespannt sein auf jeden Fall. Man kann jetzt natürlich spekulieren, was hat das für Auswirkungen? Ja, wird es gut sein für Sony? Wird es schlecht sein für Sony? Was bedeutet das für die Gamer? Heißt das zum Beispiel, dass da ein Plan für die PlayStation 5 steht, der nicht mit der E3 kompatibel ist? Auch das könnte ja sein. Ja, es wird ja gemunkelt, dass beispielsweise eine PlayStation 5 vielleicht kommt. Nur ob das 2019 passiert, das weiß man nicht. Ja, also ich meine, klar wird die PlayStation 5 kommen, nur wann? Das ist ja die Frage. Wird sie 2019 kommen? Das könnte ja sein, dass es da dann eben für 2019 zu diesem Termin eben zu knapp wird und dass man dann sagt, okay, wir machen unsere eigene Vorstellung da eine riesen Mega-Event, ja, und dort zeigen wir dann eben auch noch andere Sachen. Also, gut. Das wird auf jeden Fall noch eine Sache sein, die wird genauer verfolgt von mir, weil ich das schon sehr ungewöhnlich finde. Ja, übrigens, angesichts der Tatsache, dass es schon seit 5 Jahren die PlayStation 4 gibt, muss ich jetzt sagen, also jetzt wird es langsam Zeit für die PlayStation 5. Also wirklich. Das ist etwas, was mir bei der Produktion von der PlayStation immer ein bisschen in der Nase gelegen hat. Die Zeitspanne, klar, es lohnt sich natürlich für Sony, aber ich finde die Zeitspanne zu neuen Konsolen sind einfach zu gering. Ja. Denn am Anfang war die Sony PS4 technisch das Nonplusultra, ja, und jetzt ist es also, wenn man das zum Beispiel mit Standard-PC-System vergleicht, ja, ich weiß, das ist immer wieder die ganze Vergleichsgeschichte, aber wenn man das jetzt mal mit Standard-System vergleicht, Anforderungen, die eben heute gegeben sind, dann ist das schon ziemlich traurig, ja, die Ausstattung von der PS4. Und deswegen, ja, ist es immer eine schlechte Sache, finde ich, wenn es zu lang dauert. Also länger als 4 bis 5 Jahre sollte das wirklich nicht gehen. Und deswegen wird es jetzt langsam Zeit für die PS5. Der Otto-Katalog wird durch das Internet verdrängt werden. Welch eine historische Nachricht. Generationen haben auf den Otto-Katalog gesetzt. Naja, ich weiß nicht, ob es ganze Generationen schon waren, aber trotzdem, viele Menschen haben dieses System genutzt und man muss sagen, dass es erstaunlich ist. Ja. Auch die Zahlen, die ich jetzt gleich nennen werde, die hätte ich gar nicht so erwartet. Ja, aber als eben in den 50er Jahren, ja, die Otto-Kataloge hier quasi eine Revolution des Einkaufens gemacht haben, ja, das ist sowas wie eben heutzutage das Internet. Das wurde damals ausgelöst durch die Bestellung über Versandkataloge, ja. Da hat die Familie daheim zusammengesessen und hat einen Katalog gewälzt und zusammen hat man seine Sachen ausgesucht. Kinder haben drumherum geblättert und dann konnte man schon feststellen, ja, das will er als Weihnachtsgeschenk vielleicht haben oder als Geburtstagsgeschenk, das kann ich mir mal merken. Ja. Und so weiter und so weiter. Richtig interessant war das und das hat natürlich auch Begierden geweckt, ja, wenn man so diese schönen Sachen da im Katalog gesehen hat, dann wollten man das auch haben. Ja, und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Das Internet hat eben genau diese Revolution dem Versandhandel gebracht, die damals eben diese Kataloge gebracht haben, allen voran eben Otto in Deutschland. Das waren die unangefochtene Nummer 1 in dieser Sache, ja, und die lustigen Geschichten, die es da gab, sind heute nur noch ein Echo, ja, im Internet und 97% der Otto-Kunden bestellt heute bereits digital im Internet. 97%, wer hätte das gedacht? Bei genauerer Überlegung ist diese Zahl in der Tat nicht utopisch, ja, wenn ich überlege, noch vor einigen Jahren hat man ja gesagt, naja, gut, für ältere Leute ist das Internet jetzt nicht unbedingt geeignet und bla bla bla, so denken übrigens noch viele jüngere Leute, denken das tatsächlich noch. Manchmal kriegen es die älteren Leute sogar noch eingeredet, dass es so ist, ja. Aber man sieht, dass viele, viele Senioren mittlerweile im Internet aktiv sind, ja, und auch dort ganz normal Sachen bestellen, sich informieren, Sachen aussuchen und so weiter und so weiter. Und das hat sich geändert. Man hat ja immer so diese Anwandlung, ja, dass man die ganz Jungen, also die Kinder und auch die ganz Alten, immer so sieht, als ob man, naja, schon, aber die können das nicht. Ja, immer so, ich möchte schon fast sagen, so zweite Klasse behandelt. Ja, das finde ich sehr, sehr traurig. Wer sagt denn, dass alte Menschen nicht auch im Internet surfen können oder wollen? Ja, Nicht jeder will, klar. Aber auch nicht jeder Junge will seine Sachen im Internet bestellen. Ja, es gibt heute noch genug im mittleren Alter, ja, die sagen, ich gehe ins Fachgeschäft, fertig, ich zahle das Doppelte und lass mir vom Verkäufer lieber ein paar Lügen ins Ohr labern, ja, und kauf dann dort. Entschuldigung. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja. Ich gehe auch gern mal offline einkaufen, ja, aber ich weiß natürlich, was ich will, und manchmal haben Offline-Geschäfte, gerade die großen Verbrauchermärkte, Elektronikmärkte und so weiter, haben manchmal doch gute Preise, auch wenn es immer wieder im Internet auch anders dazu lesen ist in Foren. Ja, da muss man halt auf die Angebote gucken, ja, und dann geht es. Na gut, wie auch immer. Otto stellt jedenfalls die Auflage oder den Druck der Kataloge ein. Ja, bei 97% der Kunden, die nur noch digital im Internet bestellen, sehe ich das auch ein, für 3% einen so riesigen Druckaufwand zu betreiben, dass er auch viele Kosten verursacht. Das ist dann natürlich sehr unnütz. Ja? Und jetzt also jetzt diesen Monat wird noch das letzte Mal ein Katalog gedruckt werden für Frühjahr, Sommer 2019. Ja. Und das war's denn. Das ist der letzte Katalog, der gedruckt wurde dann. Und der Katalog findet sich dann eben jetzt online im Internet. So. Jetzt komme ich auch zum lustigen Video der Woche, und da muss ich noch auch noch was dazu sagen, weil wir sind jetzt schon wieder gleich am Ende. Ja. Diesmal hat es eigentlich kein jetzt speziell ja lustiges oder hergestelltes lustiges Video gemacht hier auf die Liste, sondern etwas, wo ich zuerst gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Da habe ich mich beinahe kaputt gelacht, und dann fand ich es sogar noch cool. Und ich muss gestehen, ich kann es nicht fassen, dass ich das cool finde. Aber der Film heißt Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Also ich bin ja Pokémon-Fan. Ne? Nur als ich gesehen habe, dass Pokémon in der realen Welt auftauchen und das ein Realfilm ist mit Pokémons, da habe ich gedacht, okay, also da ist viel Potenzial vorhanden, dass zu einem grausamen Film zu machen. Und dann habe ich die Stimme vom Pikachu gehört und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Pikachu spricht, geht schon mal gar nicht. Und was für eine Stimme der hat, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Ich meine, jeder kennt das. Pika! Ja. Und hier hört er sich an wie so ein Whisky-saufender Amerikaner von der Straße, ja. Hilfe. Okay, also ich meine, ich habe jetzt hier mal die deutsche Version von dem Pikachu, Meisterdetektiv Pikachu-Trailer verlinkt. Da ist die Stimme, finde ich, zumindest mal nicht ganz so extrem. Man kriegt trotzdem im ersten Moment einen Schock. Macht euch also fast gefasst. Fast schon eine Beleidigung für Pikachu, ja. Aber es ist halt nicht der Pikachu, sondern es ist irgendein Pikachu, der vielleicht auch ein Alkoholproblem hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gut. Je nachdem. Trotzdem, je öfter ich mir den Trailer angeschaut habe, desto interessanter fand ich den. Denn es sind noch andere Aspekte drin. Wer genau den Trailer anschaut, sieht, dass nicht nur Pikachu auf einmal in der realen Welt auftauchen sozusagen, und sondern auch viele andere Pokémon sind dort anzutreffen. Und im Prinzip ist es auch gar nicht erstmal so unlogisch, wie man das sich im ersten Moment vorstellt. Wieso kommen Pokémon in die reale Welt? Ja, guckt euch mal die Story an von Pokémon. Die Pokémon-Trainer, die sind ja in ihrer realen Welt, und dort sind Pokémon vorhanden. Das sind ganz normale Städte und so weiter, und in diesen Städten gibt es Pokémon. Die leben mit den Menschen zusammen. Und das wird jetzt hier umgesetzt. Ja, erstmal in Realfilm statt in Zeichentrick. Ja, und wie gesagt, wenn der erste Schock verflogen ist, gibt's auch ein gewisses Interesse und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt drauf schon auf den Film. Ja, ich werde mich zwar nie an die Stimme von Pikachu gewöhnen können, ja, und ich hätte mir gewünscht, dass der ganze Film über, statt dass der quatscht, also mit verständlichen Worten quatscht, der nur alles probiert zu erklären mit den Silben Pikachu, so wie es in der gesamten Pokémon-Serie und Filmen bisher war, ja, hat immer gut geklappt. Wer so Pokémon-Fan ist wie ich, der kann schon an der Tonlage und an der Abfolge der Silben von Pikachu erkennen, was er eigentlich sagen möchte. Genauso wie Ash das in den Filmen und in der Serie erkennt, wenn Pikachu was sagt, was denn Pikachu möchte von ihm. Das funktioniert. Ja. Aber wie auch immer, ich fand, es ist lustig genug hier für das Video und ansonsten, ich bin mal gespannt, wenn ich mir den Film angeguckt habe, ob ich dann ja, davon begeistert bin oder eher eine Rettet-Pikachu-Aktion mache. Damit sind wir auch am Ende von der Rios-Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube, entweder im Videobeitrag direkt in den Kommentaren oder auch im Diskussionsforum auf dem YouTube-Channel The Netcasts. Einfach oben eingeben, ja, und dann seht ihr auch entsprechend den Channel dort. Wie gesagt, Diskussionsforum ist auch vorhanden. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.